Okay, Heiner, du beschäftigst dich ja seit Jahren wissenschaftlich mit dem Verfassungsschutz und den Polizeibehörden. Wenn man jetzt so in die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland zurückguckt, ist das, was jetzt da beim Fall NSU rauskommt, ist das eine Einmaligkeit oder gibt es ähnliche Beispiele, vielleicht nicht in der Dimension, in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, oder war das jetzt was, eine Ausnahmeentscheidung? Ja, vielleicht muss man zunächst mal sich mit dem Terminus V-Mann ein bisschen näher auseinandersetzen. Also V-Leute haben eine eigene Dynamik. Und diese Dynamik besteht darin, dass der Verfassungsschutz in dem Fall, aber es trifft in ähnlicher Weise auch für die Staatsschutzabteilung der Polizei zu, die ja auch V-Leute führen, dass er will, dass diese Leute möglichst weit nach innen in eine Organisation hineinrutschen, dass sie möglichst weit oben sind. Dafür müssen sie dem Bild, in dem Fall der Neonazis, möglichst genau entsprechen. Sie müssen glaubwürdig sein, auch für die Szene, in der sie aktiv sind. Und das heißt, wenn sie sich beispielsweise an Straftaten beteiligt haben oder wenn sie verurteilt wurden wegen Straftaten, einschlägigen Straftaten, dann erhöht das ihre Glaubwürdigkeit. Und natürlich ist auch vorausgesetzt, dass ein entsprechendes Engagement existiert. Gleichzeitig gilt immer die Parole Quellenschutz. Das ist sozusagen das oberste Gebot bei allen Geheimdiensten, allen politischen Polizeien. Und Quellenschutz bedeutet, dass der V-Mann existiert, dass er da tätig ist, auf zwei Schultern trägt, wie man so schön sagt. Das soll bitteschön nicht ruchbar werden und auch nicht, vor allem nicht in Strafverfahren und gegenüber der Polizei ruchbar werden, wenn sie denn ermittelt. Natürlich widerspricht diese innere Logik des V-Mann-Geschäfts dem, was sozusagen gesetzliche Logik eigentlich ist, nämlich diese gesetzliche Logik, die relativ dünn formuliert ist, sieht in der Regel nicht vor, dass Straftäter angeworben werden, sieht eben auch nicht vor, dass Versprechungen gemacht werden, beispielsweise Hafterleichterung oder so. Es sieht nicht vor, dass Straftaten geduldet werden, zumindest nicht solche, die über das Maß der rein ideologischen Identifikation hinausgehen. Und es sieht auch nicht vor, dass Führungspersonen angeworben werden. Und natürlich ist sozusagen nach außen hin das Ziel einer des V-Leute-Einsatzes, gesetzlich zumindest, dass Straftaten verhindert oder aufgeklärt werden und die eine möglichst große Information sozusagen zur Verhinderung entsprechender Dinge stattfindet. Die Realität sah immer anders aus und da kommen wir sozusagen zu der Frage, die du gestellt hast. Die ist eine lange Geschichte eigentlich schon. Wenn ich das so zurückblicke, sind die ersten größeren Artikel und Recherchen in der Bundesrepublik West zum Thema V-Leute und Neonazis sind aus den 70er Jahren. Mittlerweile gibt es eine ganze Reihe von sehr guten journalistischen Büchern. Rolf Gössner hat 2003 eine ganze Sammlung von entsprechenden V-Leute-Geschichten vorgelegt, die er jetzt auch wieder aufdatiert hat. Ich empfehle dieses Buch wärmstens, weil es einen Überblick gibt sozusagen über all das, was da gewesen ist. Aber es ist, wie gesagt, eine lange Geschichte, eine Geschichte, die schon zu einem Zeitpunkt anging, als die NPD noch gar nicht gegründet war. Wolfgang Frenz ist, glaube ich, der erste V-Mann gewesen, der im Zusammenhang mit diesem NPD-Verbotsverfahren bekannt wurde. War schon 1959 V-Mann des Verfassungsschutzes, des Nordrhein-Westfälischen Landesamtes, hat, also mit anderen Worten, vor der Gründung der NPD, die wurde 1964 gegründet, und hat seine Dienste für den Staat geleistet bis Mitte der 90er Jahre, als er dann offiziell zumindest abgeschaltet wurde, weil er doch zu sehr antisemitische Parolen rausgelassen hat. Das war zumindest die offizielle Begründung. In 70er Jahren taucht eine Figur namens Hans-Dieter Lepzin auf, Das war der Bombenbauer der Gruppe Otte, Mitbegründer oder Mitglied der NSDAP AO, V-Mann des Landesamtes für Verfassungsschutz in Niedersachsen. Dasselbe gilt für einen gewissen Herrn Gottwald, ebenfalls in Diensten des LfV Niedersachsen. Aber im Unterschied zu anderen Leuten hat Herr Gottwald sehr umfangreiche Materialien zusammengetragen, die dann auf merkwürdige Art und Weise dann bei der Taz und bei Konkret gelandet sind, 1984 veröffentlicht wurden. Das ist insofern schon eine sehr seltsame Geschichte. Ich gehe einfach mal so ein bisschen durch, damit man einen Eindruck bekommt. Also Joachim Apel beispielsweise, Anfang der 80er Jahre besorgte er Waffen für die Kampfgemeinschaft Nationaler Sozialisten in Emden. Oder Bernd Schmidt, Betreiber einer Kampfsportschule in Solingen, auch V-Mann des Landesamtes in Nordrhein-Westfalen. Als dann das Attentat geschah 1993, ist diese Kampfsportschule auf merkwürdige Art und Weise ganz schnell zugegangen und Herr Schmidt ist irgendwie abgetaucht mit staatlicher Hilfe. Carsten Schepanski haben wir eben schon gehabt. Der hat sich übrigens, er wurde nicht angeworben, sondern er hat sich selber angedient als V-Mann. Das muss man vielleicht nochmal dazu sagen. Er saß damals in U-Haft 1994 und ging dann sozusagen auf das Landesamt in Brandenburg zu und wurde dann auch mit Kusshand genommen und das Weitere hast du ja gesagt. Toni Stadler, auch so eine Figur aus aus der Nazi-Musikszene, im Jahr 2000 rekrutiert vom Landesamt in Brandenburg. Hintergrund war, dass er bei einem Straßenverkehrsdelikt aufgefallen ist und sozusagen in der Klemme stand, dass man sein Geschäft sozusagen zugemacht hätte, sonst, das hat jedenfalls, war der äußerliche Druck. Ja, wie groß der Druck war und wie sehr sich der Mann hat fallen lassen, das weiß man ja nie so genau. In jedem Fall half das Landesamt, ja, kann man so sagen, beim Vertrieb der CDs ordentlich mit, zahlte die Schulden, zahlte Honorare, sorgte dafür, dass ein sauberer Computer da stand, als die Polizei seinen Laden durchsuchte und ähnliches mehr. Es gab dann doch ein Verfahren und er wurde verurteilt. Es gibt also diverse Verfahren, bei denen man sagen kann, wegen Quellenschutz, also wegen diesem obersten geheimdienstlichen Prinzip, wegen fehlender Aussagegenehmigung, wegen fehlender Akten, wegen direkten Manipulationen sind Strafverfahren gegen die rechte Szene und wo es eben nicht nur um reine Propagandadelikte gegangen ist, sondern eben wirklich um mehr, um Waffengeschichten, um Anschläge, sind schiefgegangen. Also wahrscheinlich müsste man an dem Punkt auch den Anschlag auf das Oktoberfest 1980 hinzuziehen, der ja bis heute mehr oder minder ungeklärt ist. Man müsste dazu zählen die Geschichte um die Skinhead-Sächsische Schweiz, die im Jahr 2000 nur zu Bewährungsstrafen verurteilt werden konnten, weil Aussagegenehmigungen fehlten. Man muss das Verfahren in Solingen dazu, in Bezug auf Solingen, den Solingen-Anschlag hinzuzählen und ähnliches mehr. Kommt hinzu, dass daraus aus dieser sozusagen V-Leute-Logik auch die Logik resultiert, dass der Verfassungsschutz gewissermaßen daran interessiert ist, dass seine V-Leute am Geschehen dranbleiben und deswegen auch also regelrecht sozusagen Organisationshilfe betreibt. Fälle in der Hinsicht gab es insbesondere in Thüringen unter dem eines seinerzeitigen Kommentator des Verfassungsschutzrechts, einem gewissen Herrn, wie heißt er schnell? Gröber. Gröber. Thomas Dienel war so ein Fall, ein der 1996, 97, 25.000 D-Mark Honorar bekam, die er zumindest, also ist seinen Erklärungen zu entnehmen, in die Organisation hat einfließen lassen. Und Dino Brandt ist sicherlich auch eine Schlüsselfigur, die sozusagen, jedenfalls das, was man weiß, an die 200.000 Mark Honorar bekommen hat. Kann man eigentlich einiges davon machen, selbst also wenn nur ein Teil dessen stimmt, was diese V-Leute selber behauptet haben, nämlich dass sie das Geld in ihre Organisation und in ihre Geschäfte gewissermaßen haben einfließen lassen, selbst wenn nur die Hälfte davon stimmt, ist das eine Menge Geld, wo nicht nur eine arme Frau, sondern auch ein armer Mann irgendwie lange für arbeiten muss. Und dass das in sozusagen in die Nazi-Szene hineingeflossen ist, so eine Geschichte, die zeigen eigentlich deutlich, dass die, dass da nicht erst seit gestern irgendwie einiges schief läuft. Im Grunde müsste man die Argumentation, die wir immer gehabt haben, also der Verfassungsschutz ist aus dem rechten Auge blind, zumindest dahingehend ein bisschen relativieren, sagen, die sind nicht auf dem rechten Auge blind, sie kleben sich gewissermaßen systematisch Scheuklappen an, indem sie ein Mittel, das ihnen angeblich mehr Informationen liefern sollte, nämlich die V-Leute zur Verfügung haben und damit natürlich auch jegliche Aufklärung im eigentlichen Sinne verhindern. Da stellt sich da nicht ein bisschen die Frage, bei uns heißen ja die inländischen Geheimdienste Verfassungsschutzämter, wenn wir sozusagen hier die Summen hören, die in die Nazi-Szene geflossen sind, ist das nicht eher ein falscher Titel für einen Geheimdienst, wenn er sich Verfassungsschutz nennt? Vielleicht wollt ihr beide dazu mal was sagen. Also zunächst mal ist irgendwie vollkommen klar, dass der Verfassungsschutz, und das wissen wir nicht erst seit dem, was in Bezug auf die auf das Verhältnis von Verfassungsschutz und Neonazis rausgekommen ist und immer wieder rauskommt und wo es hier kein Ende nimmt, sondern wir wissen auch aus eigener Erfahrung, dass ein Geheimdienst kaum dazu in der Lage ist, Grundrechte, das Recht auf Versammlungsfreiheit oder das Recht auf Meinungsäußerungsfreiheit zu schützen. Das ist quasi absurd. Also da brauchen wir eigentlich gar nicht länger zu diskutieren. Die andere Sache, und das ist meiner Ansicht nach die Sache, die man auch immer im Kopf behalten muss, und da finde ich, wird das Ganze eben auch schwierig, das ist, dass diese Verfassung natürlich auch selber ihre Problemchen hat. Also sicherlich ist das Grundgesetz die demokratischste Verfassung, die es auf deutschem Boden gab und so weiter und so fort. Wir kennen das, das Argument. Aber es ist ja nun wirklich nicht so schwierig angesichts der deutschen Geschichte. Das ist die eine Sache. Zweitens, also gibt es sozusagen diesen Terminologie der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, was gewissermaßen der zentrale Baustein der Verfassungsschutzideologie ist, sozusagen ausformuliert in den Urteilen des Bundesverfassungsgerichts in 15 Jahren schon, im Urteil gegen die faschistische SAP und auf der anderen Seite im Urteil gegen die KPD, ist da drin auch natürlich klar gesagt, dass Parteiverbote, dass sozusagen politische Kontrolle, dass gewissermaßen der Kalte Krieg gewissermaßen ein Bestandteil dieser Verfassung ist und damit auch die Voraussetzung sozusagen für das, was die Verfassungsschutzbehörden seit den 15 Jahren betrieben haben. Also insofern ist das auch kein Wunder, dass es da einen Zusammenhang gibt. Also ich würde mal sagen, also man kann sicherlich nicht damit rechnen, dass der Verfassungsschutz die Grundrechte schützt, aber der Verfassungsschutz ist eine Organisation, die zu diesem komischen Staatswesen gehört. Und die Forderungen, die wir Bürgerrechtsorganisationen, also seit den 80er Jahren unisono in Westdeutschland immer vertreten haben, nämlich den Verfassungsschutz abzuschaffen, ist natürlich eine Verfassung, die ist natürlich eine Forderung, die gewissermaßen an die Grundfesten dieses Staates auch ein bisschen rüttelt, und das soll sie auch.